mich. Ein Hauch von Kälte bläst mir ins Gesicht. Mein Körper strahlt die Wärme aus, die ich zum Leben brauch. Zum klaren Firmament schaue ich hinauf. Leuchtende Sterne, noch seh ich sie zuhauf. Doch plötzlich ziehen Wolken auf, die klare Nacht verschwindet hinter einem dunklen Wolkendach. Stärker in mein Gesicht, noch kann ich ihn nicht spüren, keinen einzigen Nadelstich. Wolken ziehen über mir weiter durch die Nacht. Sie haben einen Hagelschauer mit sich gebracht. Hagelkörner bohren sich tief in meine Haut. Einmal, zweimal, immer öfter, Schreie werden laut. Beim Rest der Welt sind die Nadelstiche auf meiner Haut. In Arroganz und Ignoranz auf einem Sockel erbaut. Im Rest der Welt sind die Nadelstiche auf meiner Haut. In Arroganz und Ignoranz auf einem Sockel erbaut. Meine Gedanken fangen an zu kreisen, im Hintergrund hör ich Schreie, laute dann leise, qualvolle Schreie. In vergangener dunkler Februarnacht, viele von ihnen verstummten durch die Höllenmacht. Ich habe dies von Menschen, die am Herzen mir liegen. Sie träumen noch heute davon, wie die schwarzen Vögel fliegen. Beim Rest der Welt sind die Nadelstiche auf meiner Haut. In Arroganz und Ignoranz auf feinem Sockel erbaut. Beim Rest der Welt sind die Nadelstiche auf meiner Haut. In Arroganz und Ignoranz auf einem Sockel erbaut. In geistiger Umnachtung fielen sie aus dunkler Nacht, um zu zeigen, wie viel Stärke und Kraft besitzt die Macht. Doch dieser Donnerschlag brach nicht aus dem Himmelszelt, sondern aus einem der größten Vogelschwärme der Welt. Die Nadelstiche 60.000 hab ich selbst nicht gespürt. Das Himmelszelt wird heute nicht von diesem Mann geführt. Ich schreite nicht. nun hinein in die schwarze Nacht. Der Mann auf dem Sockel hat diese Nacht zum Tag gemacht. Ich schreite nun hinein in die schwarze Nacht. Der Mann auf dem Sockel hat diese Nacht zum Tag gemacht. Frankfurt!